Die Griechen der Antike verfügten, wie wir seit dem Fund des Astrolabiums von Antikythera wissen, bereits über eine bemerkenswerte Feinmechanik, wie sie erst wieder mit der Uhrmacherkunst der Renaissance erreicht wurde. Dazwischen lagen 1600 Jahre, in denen eine simple Hebelvorrichtung, wie die in der eisernen Faust des Götz von Berlichingen, als Ultima Ratio der Hightech galt. Die Kombination dieser in der Renaissance wiederentdeckten Kunst mit der Entschlüsselung der Gesetze der Mechanik durch Newton und andere schuf die Voraussetzungen für den Maschinenbau, der die wissenschaftliche und technische Grundlage der ersten industriellen Revolution bildete. Warum haben nicht bereits die Griechen das geschafft? Das Hebelgesetz, eine der wichtigsten Erkenntnisse der Mechanik, war ja schließlich schon Archimedes eingefallen. Die Antwort ist einfach. Die Antike hatte keinen Kapitalismus. Die Griechen waren dem technischen Fortschritt bzw. seiner Anwendung in der Produktion gegenüber feindlich eingestellt, denn sie glaubten, dass er die Menschen arbeitslos mache, die Sklaven untätig und damit rebellisch und dass ihre Lebensweise sowieso von den Göttern genau so gewollt sei, wie sie sich damals darstellte. Manchmal scheint es, als habe sich an diesem Irrglauben bis heute bei vielen nicht so viel geändert. Wird der technische Fortschritt neuer Erfindungen aber nicht durch Innovation in den Produktionsprozess umgesetzt, so gerät er aufgrund mangelnden praktischen Nutzens schnell wieder in Vergessenheit. Das technische Wissen tritt so auf Dauer auf der Stelle. Damit diese Innovation stattfinden kann, müssen zwei Anreizbedingungen erfüllt sein. Wer etwas erfindet, wer Zeit und Mühe und auch Geld dafür aufwendet, neue Wege des technischen Fortschritts zu finden, der will für diesen Aufwand entlohnt werden. Er benötigt erstens einen Anreiz, der aus mehr besteht als dem Schulterklopfen der anderen Bärtigen um das Lagerfeuer vor der Höhle, nämlich einen überproportionalen Anteil an den Früchten dieser Erfindung. Das geht aber nur mit einer Eigentumsordnung am Wissen, weswegen das Patentwesen so wichtig ist, um Anreize für den Fortschritt zu setzen. Es muss zweitens Anreize und auch institutionelle Voraussetzungen geben, die Erfindung in die Produktion einzuführen. Denn wer das tut, muss etwas investieren. Er benötigt daher Eigentum an Dingen. Ein unzureichender Schutz des Eigentums verhindert hingegen, dass Menschen sich der Mühe unterziehen. Sie müssen außerdem in der Lage sein, Dinge zu kaufen, zu verkaufen und somit in Vertragsbeziehungen mit Dritten einzutreten. Diese Vertragsbeziehungen müssen Rechte und Pflichten definieren, die durchsetzbar sind. Das nennt man Rechtsordnung oder in einem staatlichen Rahmen Rechtsstaat. Im Feudalismus des Mittelalters und der frühen Renaissance galt diese Regel nur für den Adel, dessen Anteil an der Gesamtbevölkerung nur weniger als 1-2% betrug. Der Rest war durch Leibeigenschaft und andere Formen der Dienstbeziehungen wie Militär und Beamtentum von solcher Tätigkeit ausgeschlossen. 98% des Talents der Gesellschaft für Erfindung und Innovation waren damit institutionell gelähmt. Der Adel selbst hatte wenig Interesse am Unternehmertum, denn er war mit Politik, Kriegführung, Repräsentieren und Intrige bereits mehr als ausgelastet. Die Inseln des Wissens und der Forschung waren die Klöster, die aber durch die geführte Lebensweise eher am Status quo als an der Veränderung interessiert waren. Auch die Handwerksstände waren Advokaten des Status quo.